haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Waldmannsheim. Erster Teil. Der Wald ist nicht unbedingt das, was unser Eins als idealer Aufenthaltsort empfindet. Vor allem nicht, wenn es kalt ist und regnet. Meine Klientin aber wollte mir unbedingt zeigen, wo ihr Mann das Zeitliche segnete. Ich sah nur Bäume, sie aber sah viel mehr. Da drüben hat man seine Leiche gefunden. Er muss erschossen worden sein, als er sich auf die Lauer legte. Die Polizei glaubt, dass ihn eine verirrte Kugel getroffen hat. Ich glaube, dass er einem Anschlag zum Opfer gefallen ist. Was hatte Ihr Mann hier im Wald überhaupt verloren? Mein Mann war Jäger. Hier in diesem Wald wird gejagt. In diesem Herbst hatte es so viel Wild wie schon lange nicht mehr. Die Jagd dient der Regulation. Das Wild hat bei uns keine natürlichen Feinde. Auch der Mensch hat kaum natürliche Feinde, von ein paar Viren und Mördern abgesehen. Hatte Ihr Mann natürliche Feinde? Mein Mann war ein recht erfolgreicher Unternehmensberater. Aber was ihn wirklich interessierte und faszinierte, war die Jagd. Und wie hielt er es mit der Jagd auf Frauen? Ich glaube nicht, dass mir mein Mann immer treu war, aber wir führten eine gute Ehe und wir liebten uns. Vielleicht ist der Täter im beruflichen Umfeld Ihres Mannes zu suchen. Das ist möglich. Allerdings war mein Mann nicht sehr ehrgeizig im Beruf. Weshalb glauben Sie nicht an die Theorie der verirrten Kugel? So etwas soll ab und zu vorkommen. Ich weiß. Die Polizei hat mir einige Beispiele genannt. Tatsache ist aber, dass sich kein anderer Jäger in der Nähe meines Mannes aufhielt. Tatsache ist auch, dass ich das Gefühl nicht loswerde, dass mein Mann ganz gezielt ermordet wurde. Sollten Sie bei Ihren Ermittlungen ebenfalls zum Schluss kommen, dass es sich um einen Unfall handelte, werde ich das akzeptieren. Sie zeigte mir die genaue Fundstelle. Es waren eine Menge Bäume drumherum. Eine verirrte Kugel musste sich schon sehr schön verirren, um zwischen den Bäumen einen Mann tödlich zu treffen. Ich wünschte mir besseres Wetter herbei und schon nach wenigen Minuten hörte es auf zu regnen. Meine Klientin ließ mich im Wald zurück und nachdem ich mich beinahe verirrt hatte, begegnete ich einem Jäger. Ja, das war ganz tragisch. Ja, ich konnte es zuerst gar nicht glauben. Erschossen von einem anderen Jäger. Ja, dahinter fragt man sich schon ein wenig. Ja, es könnte ja jeden treffen. Man muss sich das einmal vorstellen. Man geht in den Wald und zack, fällt tot um. Ja, unglaublich so etwas. Da helfen einem all die Versicherungen überhaupt nichts. Wenn es sein muss, muss es sein. Meine Mutter sagte immer, kommt Zeit, kommt Rat. Meine Mutter hat sich nämlich Gedanken gemacht. Und wenn Herr Stein nicht einfach so getroffen wurde, vielleicht hat jemand auf ihn gezielt. Hat sich Ihre Mutter darüber auch schon Gedanken gemacht? Meine Mutter lebt nicht mehr. Sie sagte immer, alles nimmt seinen Lauf. Ach, über so etwas könnte ich stundenlang nachdenken, aber das geht natürlich nicht. Ich muss arbeiten. Früher hatten die Menschen noch Zeit, sich Gedanken zu machen. Ja, jetzt habe ich Ihre Frage vergessen. Herr Stein ist möglicherweise ermordet worden. So, ist er das. Wie gut kannten Sie ihn? Ja, wir waren Kollegen. Ja, ich würde sagen, wir waren Freunde. Ja, ich weiß zwar nicht viel über ihn, aber wir haben oft zusammen eine Suppe gegessen. Das verbindet. Wissen Sie, wir Jäger reden nicht so viel. Meine Mutter sagte immer, zuerst soll man denken und dann reden. Als Jäger habe ich keine Zeit zum Denken, also schweige ich lieber. Das hört man. So ist es. Der Jäger muss ein tolles Gehör haben. Er muss den Kopf frei haben für sein Gehör. Wer immer nur denkt, sieht und hört nichts mehr. Meine Mutter sagte immer, die Gedanken sind frei. Ja, weshalb also soll ich sie in meinen Kopf einsperren, wenn sie lieber frei sind? Hat sich Herr Stein vor seinem Tod ungewöhnlich benommen? Ängstlich oder gereizt? Ja, so ein bisschen seltsam war er schon. Redete manchmal von einer fremden Armee, die in unser Land eindringt. Ich glaube, er hatte diese Midlife-Krise. Ausgerechnet eine Tierschützerin hat er sich angelacht. Meine Mutter sagte immer, Gegensätze ziehen sich an. Und manchmal ziehen sie sich auch aus. Der ist von mir. Nicht schlecht, oder? Er setzte dazu an, einen Witz zu erzählen, in dem ein Jäger drin vorkam. Ich unterbrach ihn und fragte ihn nach der Tierschützerin. Er gab mir die Adresse eines Tierheims. Die junge Frau kümmerte sich um Hunde und Katzen. Er hat mich belogen, hat gesagt, dass er Tiere liebe. Sie wussten nicht, dass er Steinjäger war. Als ich es erfuhr, habe ich sofort Schluss gemacht mit ihm. Sie haben ihn im Wald erschossen. Ich habe ihm gesagt, er soll sich zum Teufel scheren. Ich kann nicht verstehen, weshalb jemand auf Tiere schießt. Die Jagd dient der Regulation. Ach, ich sag ja nichts gegen die Jagd an sich. Aber mit Männern, die das tun, will ich nichts zu tun haben. Und wie steht es mit Privatdetektiven? Sie schnüffeln in fremden Schlafzimmern herum. Nur wenn es unbedingt sein muss. Manchmal liege ich einfach nur in fremden Schlafzimmern herum. Ich erwarte von meinen Lovern, dass sie gewisse ethische Voraussetzungen erfüllen. Ich trinke nie vor dem Frühstück und ich dusche regelmäßig. Vergessen Sie es. Herr Stein hat mich hereingelegt. Ich habe die Nase voll von Männern. Wenigstens vorläufig. Wir könnten zusammen ein Steak essen gehen. Herr Stein hat mir unter anderem gefallen, weil er mindestens 10 Jahre jünger war als Sie. Und es ist Ihnen egal, dass vielleicht sein Mörder frei herumläuft. Früher oder später sterben wir alle. Auch sein Mörder und all die anderen Mörder. Und auch die Menschen, die diese Tiere hier ausgesetzt haben. Sie drückte mit der einen Hand die Finger der anderen zurück, bis es laut knackste. Ihr Lächeln sah diabolisch aus und es wurde Zeit, dass ich mich verdrückte. In meinem Büro schaltete ich den Fernseher an und staunte über einen neuen Fernsehsender, der den gleichen Schrott, den die anderen schon lange sendeten, noch ein bisschen schlechter machte. Da mich meine Ermittlungen nicht weiterbrachten, lag ich ein wenig unter meinem Schreibtisch, bis ich durch die Sonnenstrahlen geweckt wurde. Wenig später ging ich durch den Wald und traf am Tatort auf einen Polizisten, der sich seltsame Gedanken machte. Eine ältere Frau hat sich darüber beschwert, dass in diesem Wald Außerirdische gelandet seien und einen Höllenlärm machten. Unser neues Computerprogramm hat sofort einen Zusammenhang mit dem toten Jäger hergestellt. Der Jäger wurde von keinem Raumschiff erschlagen, sondern durch eine irdische Kugel erlegt. In einem Science-Fiction-Film habe ich gesehen, wie außerirdische Kugeln, die man auf sie feuerte, abprallen ließen. Und zwar so, dass die Schützen getroffen wurden. Seltsam ist nur, dass die knallistische Untersuchung keine Übereinstimmung zwischen der tödlichen Kugel und dem Gewehr des Toten brachte. Aber die Kugel stammt aus einem Jagdgewehr. Wenn ein Jäger auf einen anderen schießt und tödlich trifft, kann das kein Zufall sein. Alles ist möglich, Maloney. Wir gehen zwar von einem Unfall aus, aber seit einigen Wochen erhalten wir immer wieder Meldungen über seltsame Vorkommnisse in diesem Waldgebiet. Drüben in Grünwil behauptet ein Bauer, dass auf seinem Feld eine Granate eingeschlagen habe. Während wir uns unterhielten, näherte sich Herr Bühler, der Jäger mit der klugen Mutter. Er gesellte sich zu uns und erzählte von Wildschweinen und anderen seltsamen Waldbewohnern. Ja, das Wildschwein ist an sich ein friedliches Tier. Erst im Rudel kann es gefährlich werden. Ein einzelnes Wildschwein ist viel zu scheu und fürchtet sich vor uns Menschen. Meine Mutter sagte immer, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich gehe regelmäßig in den Wald und habe noch nie ein Wildschwein gesehen. Nur Jogger, die sich wie Wildschweine benehmen. Polizisten sehen manchmal vor lauter Schweinen die Sau nicht mehr. Ja, so ist es. Wildschweine kann man riechen. Nicht etwa, weil sie stinken. Nein. Sie sondern nur Geruch ab, um die Weibchen auf sich aufmerksam zu machen. Die Sau riecht das und ich riech das auch. Ja, jetzt zum Beispiel liegt auch so ein Geruch in der Luft. Wahrscheinlich ist das der Geruch, den Sie aus Ihrem Büro mit in den Wald tragen, Maloney. Seltsam ist nur, dass ich nichts rieche. Das ist auch besser so. Polizisten sind miserable Schnüffler. Jetzt rieche ich es ganz deutlich. Das muss ein Wildschwein sein. Meine Mutter sagte immer, nur der Nase lang. Das ist doch Unsinn. Hier gibt es keine Wildschweine. Das klingt wie ein Beamter kurz vor Feierabend. Das ist ein Wildschwein. Da vorne kommt es. Wir sollten in Deckung gehen. Ich dachte, ein einzelnes Tier sei harmlos. Ja, so ist es, aber man kann nie wissen, denn diese Tiere sind doch heute verdorben. Durch Fernsehen, schlechtes Essen und Mobiltelefone. Da ist es nicht erstaunlich, wenn ab und zu eines dieser Tiere durchdreht. Sehen Sie, es kommt auf uns zu. Tatsächlich näherte sich uns ein schwarzes Etwas, das immer größer wurde. Der Polizist zog seine Dienstwaffe und schoss, ohne jedoch zu treffen. Der Jäger rannte weg und auch ich zog es vor, dem wilden Tier aus dem Weg zu gehen. Der Polizist sprang hoch und versuchte, sich an einem Ast hochzuziehen. Ich sah ihn noch aus einiger Entfernung da hängen und auf das Wildschwein einreden, das unter ihm war. Ich irrte durch den Wald, bis ich auf einem Schlachtfeld landete. Ein Zivilist, was haben Sie hier verloren? Möchten Sie rekrutiert werden? Ich möchte meine Ruhe haben. Das ist typisch. Wir sind hier, weil alle anderen ihre Ruhe haben möchten. Die Schweizer Armee taugt nichts mehr. Deshalb machen wir privat, was der Staat vernachlässigt. Das ist eine Privatarmee. Wir werden die Schweiz gegen alles verteidigen, was hier schaden könnte. Wir werden gegen linkes und grünes Gesindel vorgehen, gegen ausländische Interventionen, gegen Ausländer überhaupt. Die Männer klingen nicht gerade schweizerisch. Unsere Ausbildner sind Amerikaner, Profis, keine verweichlichten Korporale. Also, wenn Sie zu uns kommen wollen, dann können Sie gleich beim Exerzieren mitmachen. Soldatenspiele interessieren mich nicht. Hohe politische Kreise schützen uns. Wir sind geheim, aber wir machen kein Geheimnis daraus. Und wie viele Zivilisten hat Ihre Truppe schon auf dem Gewissen? Das Gelände, auf dem wir üben, ist schwer zugänglich. Zudem haben wir Wachposten, die Neugierige fernhalten sollen. Wie sind Sie überhaupt hierher gekommen? Ich bin vor einem Wildschwein geflüchtet. Typisch. Verweichlichte Städter, die ihren Arsch nur noch bewegen, wenn sie viel Geld dafür kriegen. Bei uns kriegen sie nichts. Unser Dienst ist ein Dienst am Vaterland. Privatarmeen sind in diesem Land verboten. Wirtschaftskriminelle sind in diesem Land auch verboten. Und trotzdem gibt es unzählige. Jetzt muss ich mich wieder meiner Truppe widmen. Die Disziplin lässt nach, wenn der Kommandant sich mit Zivilisten unterhält. Ich bitte Sie zu gehen, da Sie sonst erschossen werden könnten. Wie der Jäger im Wald? Wir erschießen keine Jäger. Leichen sind schlecht, solange unsere Truppe nicht offiziell anerkannt ist. Wir werden eines Tages die Schweizer Armee ablösen. Dieser elende Haufen, der sich Milizarmee nennt, ist nicht mehr zeitgemäß. Meine Klientin saß in der Küche und trank einen Espresso. Ich erzählte ihr von der seltsamen Privatarmee im Wald und sie nickte stumm. Sie ging erneut zur Kaffeemaschine und erzählte mir von den Beobachtungen ihres Mannes. Er hat mir davon erzählt, aber ich habe das nicht ernst genommen. Ich glaubte, er wollte von seiner Affäre ablenken. Sie wussten von dem Verhältnis ihres Mannes mit der Tierpflegerin. Ich ahnte es, doch eines Abends hatte ich Gewissheit. Diese Frau hatte die Unverfrorenheit, hier anzurufen. Sie hängte nicht mal ein, als ich den Hörer abnahm. Sie sagte mir, dass mein Mann eine Verabredung mit ihr hätte und ich solle ihn daran erinnern. Und was sagten Sie? Ich war schockiert und brachte kein Wort über die Lippen. Mein Mann kam eine Stunde später nach Hause und er sagte mir, dass er einen Fehler gemacht hätte. Einen Fehler? Er gestand mir, mit dieser Frau geschlafen zu haben. Aber er sagte, dass er mit ihr Schluss gemacht hat. Die Frau behauptet, dass sie Schluss gemacht habe, weil sie erfuhr, dass er Jäger war und sie nichts mit einem Mann anfangen konnte, der Tiere tötete. Die Frau lügt. Mein Mann sagte mir, dass er die Frau im Wald kennengelernt habe, als er auf der Jagd war. Wie so oft kam ein Motiv zum anderen. Neben der seltsamen Armee, die vielleicht einen Zeugen loswerden wollte, gab es jetzt auch eine Geliebte, die links liegen gelassen und deshalb vielleicht auf böse Gedanken gekommen war. Ich verbrachte mehrere Stunden damit, die junge Tierschützerin zu beschatten. Sie verließ ihre Wohnung nur einmal kurz, um einzukaufen. Dann geschah 2 Stunden lang nichts, bis sie schließlich einen Bus bestieg und in den Wald fuhr. Ich folgte ihr und traf auf einen müden Beamten. Üble Sache, Maloney. In diesem Wald wird angeblich scharf geschossen. Es gibt immer mehr Beschwerden. Sogar Vögel hat man vor dem Polizeipräsidium gesichtet. Fehlt bloß noch, dass dieses Wildschwein aufkreuzt. In diesem Wald treibt eine Privatarmee ihr Unwesen. Eine Privatarmee? Ja. Wird in diesem Land eigentlich alles privatisiert? Soll doch reichen, dass man mit Privatdetektiven schlechte Erfahrungen gemacht hat. Die Truppe existiert und sie ist gefährlich. Das ist doch bloß wieder so ein Medienfurz. Diese Journalisten saugen sich etwas aus den Fingern. Jeden Tag ein neuer Skandal. Und warum, Maloney? Weil es sehr viel schwieriger ist, über die schönen Dinge im Leben zu berichten. Zum Beispiel über einen schönen, ruhigen Wald. All die schönen Tannen, der mit Laub bedeckte Boden, die frische Luft und diese majestätische Ruhe. Waren Sie das, Maloney? Das war vermutlich der Waldgeist. Er hat Blähungen. Das sind Granaten, Maloney. Man will uns töten. Die üben bloß den Ernstfall. Das ist nicht erlaubt, Maloney. Ich werde diese Truppe verhaften, und zwar auf der Stelle. Im Namen der Waldschneise, Sie sind verhaftet. Ich ergebe mich. Wer sind Sie denn? Das ist ein Jäger. So ist es. Ich jage wild und werde gejagt. Soldaten sind hinter mir her. Meine Mutter, ja, meine Mutter sagte immer, wer sucht, der findet. Ich suche Deckung. Hier wird niemand gedeckt. Wer ist hinter Ihnen her und weshalb? Dann hatte die diese seltsame Armee. Sie machen ein Manöver und ich habe sie fotografiert. Jetzt wollen sie mich töten. Dabei wollte ich die Fotos gar nicht verkaufen. Wahrscheinlich musste deshalb auch Herr Stein sterben. Wegen der Fotos, die dieser Mann hier gemacht hat? Sie müssen in Deckung. Die kommen immer näher. Ich werde Verstärkung anfordern. Wenn es sein muss, lasse ich diesen Wald bombardieren. Aber erst, wenn ich wieder unter meinem Schreibtisch liege. Schauen Sie nur da. Da vorne kommt die Tierschützerin. Sie hat ein Gewehr in der Hand. Bald werden wir von einer Armee alleinerziehender Mütter terrorisiert werden. Die müssen ja schon zu einer Waffe greifen, um mit ihren Kindern klarzukommen. Der Polizist erzählte von einer Nachbarin, deren Sohn in der Schule wie ein Mafiaboss Schutzgelder einzog und deren Mutter sich bewaffnete, um sich vor ihrem Sprössling einigermaßen sicher zu fühlen. Frau Münch, die tierliebende Frau mit Jagdgewehr, ließ sich wenig später vom Polizisten ihre Rechte vorlesen. Was soll das? Weshalb werde ich wie eine Verbrecherin behandelt? Vor dem Gesetz sind alle gleich. Deshalb behandle ich lieber alle wie Verbrecher als umgekehrt. Wer unschuldig ist, hat nichts zu befürchten. Außer ein Justizirrtum. Genau, ich bin ein Justizirrtum. Ja, vielleicht könnten wir noch einmal in aller Ruhe über mein Angebot reden. Was denn für ein Angebot? Er will mich heiraten. Ja, ja, so ist es. Es hat mich getroffen wie der Blitz. Meine Mutter, ja... Meine Mutter sagte immer, zu jedem Topf gehört ein Deckel. Möchtest du mein Topf sein? Ach, lass mich in Frieden. Die hören doch, dass diese junge Frau sich nicht zu Ihnen hingezogen fühlt. Ja, dann muss ich meine Beobachtung aktenkundig machen. Sie haben gesehen, wie Frau Münch Herrn Stein erschoss. Ja, so ist es. Er ist nur verärgert, weil ich ihn abblitzen ließ. Sie hat das Gewehr vergraben, ich weiß auch wo. Dann haben wir jetzt einen Mord und eine Mörderin. Was aber war das Motiv? Der Tote ließ Frau Münch abblitzen und kehrte zu seiner Frau zurück. Ich war noch nie so verletzt in meinem Leben. Das war erniedrigend. Ich habe es für mich und für all die Tiere getan. Ja, aber für mich wolltest du nichts tun. Im Wald begegnen mir viele schöne Frauen, aber die meisten sind außer Atem vom Joggen. Du warst ganz ruhig und schön und meine Mutter, ja... Meine Mutter sagte immer, Frauen soll man behandeln wie das wertvollste Gut. Bevor Sie Frau Münch in einen Tresor sperren, zieht sie es vielleicht doch lieber vor, in Untersuchungshaft genommen zu werden. So ist es. Und was ist jetzt mit dieser Armee? Die existiert. Es wird einen Militärputsch geben und dann herrscht endlich wieder Ordnung in diesem Land. Meine Mutter, ja, meine Mutter sagte immer, Ordnung ist das halbe Leben. Und ich bin jetzt schon über 40. Der Polizist versuchte zu ergründen, was uns Herr Bühler damit sagen wollte, scheiterte jedoch kläglich. Die Verstärkung erschien und führte Frau Münch ab. Herr Bühler ging ebenfalls mit. Zusammen mit den Polizisten durchkämmte ich den Wald und stieß nach einer Stunde auf einen an einen Baum gefesselten Mann und ein Wildschwein. Binden Sie mich los. Dieses Tier will mich verspeisen. Wildschweine essen keine anderen Wildschweine. Und dieses hier sitzt brav da und schaut sie an. Sind Sie ein Gefangener dieser Privatarmee? Sozusagen. Ein Gefangener. Kommandant. Knall ist mein Name. Man hat mich abgesetzt, gemeuchert, geputscht haben Sie diese Schwächlinge, diese Memmen, diese Hosenscheißer und Landesverräter. Wer hat gemeutert und wo ist Ihr Schiff? Er wurde von seiner Truppe im Stich gelassen. Diese jungen Kerle haben zu viele Computerspiele gespielt. Sie wollen angreifen, sie wollen in Grünwil einmarschieren, diese Idioten. Nicht einmal die Nahkampfausbildung wollen sie beenden. In Grünwil einmarschieren? Das hat uns gerade noch gefehlt. Ich werde eine Sondereinheit aufbieten. Und was machen wir mit diesem Knallkopf hier? Ich bin kein Knallkopf. Ich bin ein alter, verlassener Mann. Was soll ich bloß tun? Wenn man über 50 ist, hat man doch keine Chance mehr. Kein Diktator will mich mehr einstellen. Wir lassen ihn hier. Das Wildschwein wird dafür sorgen, dass er keine Dummheiten macht. Und wenn es mich angreift? Nahkampf heißt die Devise. Aber ich bin gefesselt. Mit ein wenig Willenskraft ist alles möglich. Ich muss jetzt nach Grünwil, um das Schlimmste zu verhindern. Er ging. Doch das Schlimmste wäre auch ohne ihn nicht eingetreten. Die Privatarmee verirrte sich im Wald und ergab sich nach 2 Tagen ermattet und hungrig den Polizeibehörden. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Waldmannsheil, 3. und letzter Teil.